Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür. Ja, dann begrüße ich alle zur Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit heute am 16.10. und würde dann die Leitung übernehmen der Sitzung. Falls jemand was dagegen hat, möge er da sprechen jetzt. Okay, und vielleicht das Protokoll. Gibt es da jemanden, der sich dafür darum reißt, das ein bisschen mitzuprotokollieren? Ja, kann ich machen. Das ist lieb. Und sonst andere auch gerne mit reinschauen und gegebenenfalls ergänzen. So, dann die Leute, die noch nicht eingetragen sind im Pad, das ist das 246er Pad bei uns im NRW-Pressebereich, vielleicht noch oben als anwesend eintragen, beziehungsweise als entschuldigt, wenn jemand bei euch irgendwo abgesagt hat, gerne auch die Gäste. Die Tagesordnung mal drüber schauen, hat da jemand was dagegen, die Tagesordnung so zu machen, wie es hier im Pad steht? Dann machen wir es so. Genehmigung des letzten Protokolls, es ist jetzt hier noch nicht eingetragen, also verlinkt. Das letzte Protokoll war das Protokoll NRW-Presse und dann die 243. Gibt es da irgendwo Einwände? Sonst würden wir das hier als genehmigt kennzeichnen können. Zwar am 9.10. Okay, dann gilt das hiermit als genehmigt, danke. So, zu den Mitgliedern, gibt es Gäste, gibt es neue Leute, die dabei sind, die gerne mitarbeiten möchten oder aufgenommen werden wollen in die AGÖA? Gibt es Leute, die nicht mehr mitarbeiten möchten? Okay, dann haben wir keine Zugänge, keine Abgänge und starten mit unseren offenen Aufgaben. Vielleicht mit einem Bericht dann zu dem ersten Punkt, der dann hier steht. Ich habe es mal genannt, PM Landtags Spamfilter. Und da ist der Extra-Tobi da, der kann vielleicht kurz was erzählen zu dem Hintergrund, wie es dazu gekommen ist. Und ja, ich erzähle einfach mal, ich versuche es mal, ich mache es erstmal grob und wenn dann Fragen zu Details sind, dann fragt einfach. Es hat sich also so zugetragen, ich mache immer so Faustformel alle zwei Wochen einen Podcast über die Dinge, die so in der Fraktion passiert sind. Dafür hatte auch Rückendeckung von ein paar Abgeordneten. Das wird gleich wichtig. Dummerweise wusste der Fraktionspressesprecher nichts davon, dass wir das tun. In diesem Podcast hatte er beiläufig, das ist die Folge 290, erwähnt, dass eine Google-Tochter Mails für einen Anti-Spam-Filter von einer Google-Tochter eingesetzt wird und sich eben alle Landtagsabgeordneten-Mails anguckt. Das habe ich mir durch den Kopf geben lassen, fand das sehr merkwürdig und habe dann abends mit Achim telefoniert. Achim hat das erstmal nicht so ernst genommen. Ich habe selber, jetzt bin ich auch nicht der Mail-Austausch-Experte, ich habe da selber gar nichts gecheckt und im Telefonat hat Achim das dann getan und festgestellt, der Server steht in den USA. So, und in dem Moment hat es bei uns beiden geklingelt und wir haben beide gesagt, also das ist ein Ding, das kann gar nicht wahr sein, das ist ein Riesenskandal. Also wir waren nicht der Meinung, das ist ein Skandälchen oder das ist ein Aufregerchen, sondern wir waren der Meinung und ich bin auch noch der Meinung und Achim genauso, das ist eine Riesennummer. So, daraufhin habe ich den Jens Ballerstedt angerufen, hat ihm gesagt, hör mal, wir haben den Podcast erstmal runtergenommen, damit wir ganz in Ruhe reden können und überlegen können, was wir da jetzt tun. Und er möchte dann noch eben kurz Stillschweigen drüber bewahren, sagt er, ja, der Lukas Lammler ist auch in der Nähe. Dann habe ich mit Lukas gesprochen, der bat mich darum, eben genau jetzt kein Fass aufzumachen. Ich habe gesagt, hey, wir sind Landesverband und wir reden ja miteinander. Wir haben den Podcast runtergenommen, lass uns in Ruhe drüber nachdenken. Und dann hat Lukas mir nur kurz gesagt, dass es eine Vereinbarung mit dem Datenschutzbeauftragten des Landtages gibt, weswegen man da den Ball flach halten möchte. Gut, damit war das Gespräch erstmal beendet. Die Telefonate gingen noch hin und her, mit Achim eben auch noch. Und Achim war der Meinung, was ich eben auch so sehe, dass man da richtig eine ordentliche PM zu machen sollte. Und aus dem Landtag kam eigentlich immer die Information, nee, Ball flach halten, wir wollen mal gucken. Und es lief dann da, das ist halt dann wohl passiert, da muss aber Achim dann genau erklären, was los war. Es gab dann wohl eine Menge Streitgespräche mit Ingo und auch wohl mit Lukas. Da ist mir nur darüber berichtet worden, deswegen will ich das nicht im Detail wiedergeben, weil ich eben nicht dabei war. Am Sonntag hat es dann wohl noch eine Telefonkonferenz gegeben der beteiligten Piraten. Der Lukas ist ja zuständig für die Landtags-IT, so wie ich das verstanden habe. Und Schlussendlich hat es ja dann am Montag die PM gegeben. Und jetzt kommt wieder die persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, und Achim hat es ja auch geschrieben, also da kennt Achim auch meine Einstellung. Ich teile nicht Achims Vorgehensweise, ich teile aber den Inhalt seiner Beschwerde. Und es ist das passiert, was ja in solchen Dingen dann immer wieder passiert. Wir hätten uns gewünscht, dass der Landesverband eingebunden wird in eine solche PM, dass man miteinander redet und die gemeinsam verfasst. Da wäre Achim der richtige Mann gewesen. Auch das ist wieder nicht passiert. Die PM ist meiner Meinung nach mangelhaft und die ersten Meldungen, die in der Presse dann rauskamen, haben eben auch genau das wiedergespiegelt. Ich bin weit weg davon, ein PR-Profi zu sein, aber es war für mich leicht vorherzusehen, dass der erste Titel, der über Welt zu lesen war, nämlich Piraten sorgen sich um E-Mails, um den Datenschutz bei E-Mails. Da habe ich sofort gesagt, hey, das hört sich an, wie das Kind könnte in den Brunnen fallen. Dabei ist es in den Brunnen gefallen. Und die Kritik, die dabei einfach besteht, ihr habt vielleicht auch... Tobi, du bist abgehackt oder liegt es an mir? Ende ist. Ich höre nichts mehr. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Okay, jetzt ist er rausgeflogen. Er nimmt aber noch auf. Da ist nur noch die Aufzeichnungsfunktion drin. Er selber ist weg. Kommt dann wohl gleich wieder. Ja, genau. Da ist er wieder. Hallo, Tobi. Tobi? Ein Schalk, wer Böses dabei denkt. Verschwörungstheorie for the win. Genau. No. Vielleicht nochmal das Schmankerl am Rande. Das hatte ich in einer Fraktionssitzung mitbekommen. Im damaligen... Hallo, Tobi, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Gut, dann mach du weiter. Okay, keine Ahnung, meine Technik, keine Verschwörungstheorie. So, also ich habe den Satz schon wieder gerade schon zweimal angefangen. Ihr habt das ja vielleicht auf der Mailingliste gelesen, den Austausch, den es in Munich gegeben hat. Das entscheidende Argument aus dem Landtag war, wir führen ja keinen Kampf gegen die Landtagsverwaltung. Und jetzt rede ich von mir, mein Kritikpunkt da ist, das ist eine Nummer, die geht mindestens ganz Nordrhein-Westfalen etwas an. Alle, die sowieso in Kommunikation mit dem Landtag stehen, alle Abgeordneten, die mal Abgeordnete waren in den letzten 5 Jahren, die auch jetzt gleich noch Abgeordnete sind. Wir haben ja auch uns die Arbeit gemacht, andere Landtage, Bundestage zu checken, den Bundestag zu checken. Da haben wir das Problem nicht, sondern NRW sticht mit dieser Art des Spam-Filters eindeutig hervor. Und ich bin da der Meinung, dass, dazu kommt noch die wichtige Information, es ist seit wohl jetzt über 2 Wochen bekannt, das Problem. Und dass wir da auch der Meinung sind, dieses Ball flach halten, um die Landes-IT zu schützen, konnten wir nicht nachvollziehen, wobei es auch gar nicht darum ging, da einzelne Schuldige rauszupicken oder jemanden an die Wand zu stellen, sondern Klartext zu sprechen, wo das Problem liegt. Und das ist unserer Meinung aus der PM eben nicht hervorgegangen und deshalb der Aufreger, also deswegen ist vor allem Achim so angefressen, ich bringe es jetzt sehr nüchtern rüber und ich habe auch bestimmt vieles jetzt auch gerade ausgelassen, und deswegen würde ich einfach sagen, weil ich jetzt nicht eine Stunde reden möchte. Ach so, wo der Ralf auch da ist als Vorstandsmitglied, der ist ja auch, glaube ich, gut im Thema, so wie ich gehört habe. Dann wäre ja der zweite Punkt, wie wir als Basis jetzt Politik machen können. Da darf ich den Michel Marsching zitieren, der zu mir sagte, hey, ihr wollt in meiner Fraktion mitarbeiten, jetzt habt ihr doch den Spielball, jetzt könnt ihr doch Politik damit machen, ihr könnt doch darüber berichten. Und da habe ich gesagt, ja, das würden wir tun, aber der Vorstand möchte jetzt keine PM mehr, weil es ist ja schon alles gesagt. Und das, was alles gesagt ist, da bin ich eben der Meinung, dass da eine Menge fehlt. Und ich glaube, dass die Piraten in Nordrhein-Westfalen wieder ein Ding verspielen, wo man eigentlich ganz toll zeigen könnte, gut, dass es die Piraten gibt. So, und wer jetzt Fragen hat, möge sie stellen. Also ich kann das noch ein bisschen ergänzen, wenn euch das interessiert. Ich hatte gestern auf dem Stammtisch in Köln eine kurze Diskussion mit Grumpy Old Man darüber, mit dem Marc Oleak, Verfasser war von der PM, was wir zumindest erstmal alle dachten, in Gespräch und diversen Fragen von mir und dem Kaimi, die dann auch kurz gefragt haben, ob wir dafür daraus jetzt einen Podcast machen dürfen. Dann meinte er aber schon direkt, ich habe gerade eben schon einen Podcast mit Extra Tobi gemacht, haben wir es dann gelassen, aber was ihm an der Sache wichtig war, war herauszustellen, dass er also nicht derjenige war, der gesagt hat, da darf jetzt auf keinen Fall eine zweite PM rausgehen oder darf jetzt nicht noch weiter dramatisiert werden. Er hat lediglich gesagt, dass er eben seine Schwierigkeiten hatte, ein gewisses Vertrauen zur Verwaltung aufzubauen, weil er, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, kurz nach der Wahl gab es eine ziemlich heftige Reaktion in den Medien, dass die Piraten den Landtag gehackt hätten. Also war natürlich ziemlich aufgebauscht. Das war irgendwie eine relativ kleine Geschichte, aber die muss wohl sehr große Wellen geschlagen haben in der IT-Verwaltung des Landtages, die wohl untereinander so ein bisschen Schiss bekommen haben, dass die Piraten da irgendwas hacken, dass sie irgendwo reinkommen, keine Ahnung. Und hat halt relativ lange gebraucht, das Vertrauen zu den Verwaltungsleuten da wieder aufzubauen. Insofern hat er einfach nur vorsichtig mit Verfassen dieser PM oder mit dem Übermitteln seiner O-Töne gesagt, bitte bauscht das jetzt nicht so riesig auf, damit dieser Ball noch weiter rollt. Also er hat das mit einem kleinen Ball halt beschrieben, so nach dem Motto, er will, dass er da weiter mit denen im Gespräch bleiben kann. Er möchte, dass die jetzt nicht komplett zumachen, wenn sie merken, dass sie einen auf die Mütze kriegen. Und da meinte ich halt als Gegenargument, ja, selbst wenn die einen auf die Mütze bekommen, es ist ja nicht dein Fehler und es ist auch nicht dein, du bist ja nicht der Verursachende, du hast es ja nur aufgedeckt. Und da sagte er nur, ja, also was die AGÖA macht, da hält er sich raus und er hält auch nichts davon, dass die Fraktion da in irgendeiner Form einen Deckel drauf macht. Und das hat er auch so wohl nicht formuliert. Also anscheinend kam das dann irgendwie von anderen Leuten aus der Fraktion. Ich habe jetzt auf der Mailingliste der AGÖA gelesen, dass die Monika wohl da auch ja relativ stark sich dafür ausgesprochen hat, eben keine so scharfe PM rauszubringen. Und ich habe dann infolgedessen mich noch mit dem Daniel Schwert unterhalten, der auch auf dem Stammtisch war in Köln. Der meinte halt, ja, also es hat ja immer mal wieder die Versuche gegeben, ein Treffen zu organisieren zwischen der AGÖA und der Fraktion, auch ohne Vorstand, weil es halt nicht darum geht, irgendwie jetzt die Entscheidung zu treffen, was rausgeht oder was nicht, sondern es geht um ein gutes Klima. Und das ist halt wieder durch diese Geschichte mit dem Ingo und dem Achim in eine Richtung gegangen, die wir so eigentlich gar nicht wollten. Und ich habe jetzt angeregt, und das wollte ich euch halt auch vorschlagen, dass wir da nochmal eine Initiative ergreifen, auf die Fraktion zuzugehen und auch auf den Achim zuzugehen und zu sagen, Leute, lasst uns nochmal an einen Tisch setzen und diese ständigen Sticheleien und dieses Hin und Her und die Probleme, wenn irgendwas mal nicht so läuft, in den Griff zu kriegen, dass der Kommunikationsfluss da einfach flüssiger ist. Ja, das Problem ist aber einfach, es ist sehr schade, dass kein Abgeordneter heute Abend dabei ist. Das Problem ist einfach, ja, wir können das ja versuchen, aber so wie das gelaufen ist, ist es wieder symptomatisch. Das bedeutet doch, wir haben die Fraktion in dem Punkt, meine Kerninformation kam aus der Fraktion, jetzt mal in diesem Fall. Wir haben die Fraktion mit allen weiteren Informationen versorgt, wir haben weiter analysiert, wir haben überlegt, wie man es machen kann. Achim hat Vorschläge gemacht, wie die PM aussehen kann, wie man es angehen kann. Wir haben uns an die Vereinbarung gehalten, haben nicht gesagt, wir machen jetzt hier unser Ding einfach und hauen irgendeine PM raus oder irgendwas, sondern Zusammenarbeit stand ganz oben an. Und das, was jedes Mal passiert ist, die Fraktion ermittelt den Eindruck, das ist nicht belegt, aber so kommt es auch bei mir jedes Mal an bei solchen Problemen, hey, wir machen da jetzt unser Ding und das ist unsere Sache. Und vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag, wie man sowas lösen kann. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, da sich riesig aufzuregen und einen riesen Streit dann vom Zaun zu brechen. Aber es wäre schön gewesen, wenn man in dieser Telefonkonferenz zum Beispiel einfach Achim mit eingeladen hätte. Und da frage ich mich einfach, was können wir tun, damit die Fraktion genau bereit ist, das zu machen? Jemand von der ÖA damit einzubinden oder den Uwe zu fragen, hör mal, auch du bist ja der richtige Mann dafür, sei doch mal dabei, lass uns zusammen überlegen, dass solche Argumente im Entstehungsprozess einer solchen PM durchaus dann auch mit einfließen können. Und da habe ich jetzt den Eindruck, ich weiß es nicht, der Ralf, ich äußere jetzt meinen Eindruck, Ralf wird hoffentlich was dazu sagen. Also für mich riecht das schon stark danach, dass die Fraktion Einfluss auf den Vorstand genommen hat und dadurch eine PM vom Landesverband gedeckelt wurde und wir sollten jetzt mal schön still sein. Also so wirkt es auf mich. Ralf, kannst du was dazu sagen? Ja, auf jeden Fall. Deshalb bin ich auch heute noch hier reingekommen, um von euch zu hören, was für ein Bedarf da ist, mit der Fraktion zu reden, und B, ich werde morgen zur Fraktion gehen, ich habe einen Termin mit dem Grampi und werde dann auch noch mit einigen anderen sprechen, die da sind. Weil ich sehe es ähnlich wie du, Tobi, da muss was passieren, dass wirklich zusammengearbeitet wird. Momentan wird es nicht getan und du hast vollkommen recht, deine Wahrnehmung ist richtig. Wir, der Vorstand, also was in der Situation war es, Chrissy, Fitz und ich, wurden dazu gedrängt, dafür zu sorgen, dass keine weitere PM rausgegeben wird, beziehungsweise von der Formulierung ging es nicht darum, dass keine weitere rausgegeben wird, sondern dass das nicht aufgebauscht wird und nicht keine große Welle gemacht wird, jetzt vom Landesverband. Ich habe mir das, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal von allen Seiten angehört. Ich habe auch längere Zeit mit dem Achim gesprochen. Ich bin der Meinung, man hätte einer rausbringen können. Ich war bloß, vielleicht habe ich den Fehler gemacht, dass ich mich nicht versucht habe durchzusetzen. Ich versuche jetzt halt zu klären, wie kann man es verbessern, wie kann man sicherstellen, dass das nicht nochmal passiert. A, im Vorstand und B, wie kann man sicherstellen, dass die AGÖH auch gut eingebunden wird und von der Fraktion so gesehen wird, wie die AG Öffentlichkeitsarbeit es sieht, dass man zusammenarbeiten muss und sich gegenseitig unterstützen muss. Und nur mal, deshalb, mal, Entschuldigung, wenn ihr noch Themen habt, gebt sie mir mit. Ich versuche das auf jeden Fall zu platzieren. Ralf, erstens habe ich ein Thema, aber nochmal eben zu gerade. Man stelle sich mal vor, der Landesvorstand käme auf die Idee oder irgendwer aus dem Landesverband käme auf die Idee, jetzt sage ich mal, jetzt nehme ich mal den Uwe von der AGÖA als Berufener, der geht jetzt hin und sagt, liebe Fraktion, wir halten es nicht für sinnvoll, dass ihr diese oder jene Pressemitteilung rausbringt. Okay, wir kriegen es ja gar nicht mit, wir könnten es ja nicht mal, aber wenn wir es mitbekämen, ich glaube, man würde uns einen riesen Vogel zeigen, wenn wir versuchen würden, darauf Einfluss zu nehmen in dieser Form. Insofern halte ich das also für sehr bedenklich. Aber schön, dass du das so sagst und ich finde übrigens, dass das Thema mit dem Landtags-Mail-Server ist alles andere als vorbei, denn die Reaktionen, die sind ja, es gibt also ein paar Pressemeldungen, bei denen, was ich gesehen habe, die haben das tatsächlich sogar richtig verstanden, das sind aber dann erstaunlicherweise eher die Provinzblätter, war so mein Eindruck. Wir können da noch ein bisschen dran arbeiten, wir können nämlich genau das herausarbeiten, dass das Problem und diese Aussage dieser Landesdatenschutzbeauftragten, die da mal eben so am Rande sagt, ja, da ist ja einiges noch ungeklärt, ob sie einen Datenschutzverstoß sieht, das weiß sie noch so gar nicht, das können wir jetzt analysieren, dafür haben wir einen Datenschutzbeauftragten, wir können es vergleichen mit anderen Bundesländern, ich weiß es nicht über andere Bundesländer, aber ich behaupte jetzt mal, NRW wird höchstwahrscheinlich alleine damit sein, mit diesem Verfahren, das können wir als Arbeitsergebnis toll herausarbeiten. Und Grumpy war übrigens, glaube ich, überhaupt nicht das Problem dabei. Der hatte das nämlich mir sogar vorgeschlagen, hey, wenn ihr doch schon Arbeitsergebnisse habt, dann macht doch daraus eine PM. Und ich habe sofort gesagt, stimmt, da hast du recht. Du hast vollkommen recht. Gesagt. Ich habe auch mit Grumpy gesprochen. Grumpy hat es auch nicht verstanden, dass überhaupt versucht wurde, Einfluss zu nehmen, weil er es genau so, wie du formuliert hast, so sieht. Warum nicht vom Landesverband noch eine PM? Genau. Ich sag mal drei Sachen dazu. Das eine ist, wir hatten ja in der AGÖA über diese Zusammenarbeit mit der Fraktion oder auch nicht vorhandene Zusammenarbeit hier vielfach gesprochen und hatten zuletzt den Stand, dass wir die Hoffnung hatten, dass dieses Vorstandsgespräch, was in Mülheim vor 2 Wochen Samstag stattgefunden hat, dass das hilft, um dieses Hierarchieproblem Fraktion und Landesverband zu lösen. Da würde ich von dir jetzt gerne mal hören, ob das Thema überhaupt auf dem Tisch gewesen ist und was dazu gesprochen worden ist. Das Thema ist nicht an dem Samstag im Landtag gewesen. Wir hatten uns mit der Fraktion bzw. dem Fraktionsvorstand getroffen und hatten das auch thematisiert. Es waren Willensbekundungen, aber mehr auch nicht. Und wie wir sehen, reichen Willensbekundungen nicht aus. Gut, also ist im Prinzip die Sache dort immerhin angesprochen worden, aber eben ähnlich wie auch bei dem Transparenz-Mumble hier, in erster Linie wird gesagt, ja, kein Problem, machen wir, und im nächsten Moment hat man es wieder vergessen. Also ich denke, man muss tatsächlich ganz intensiv darauf hinwirken, dass es eine Selbstverständlichkeit ist für die Fraktion und auch für jeden der Fraktion und auch für die entsprechenden Mitarbeiter der dortigen Presseabteilung, dass eben die AGÖA über mindestens einen Ansprechpartner Partner Achim oder Uwe eben aus den Beauftragten der AGÖA grundsätzlich über alles mit informiert wird und damit eine Möglichkeit besteht, als Landesverband auch auf diese Dinge mit agieren zu können, reagieren zu können, mitwirken zu können. Und das, denke ich mal, müssen wir einfach erreichen, dass das auch für die dortige Position selbstverständlich ist und nicht eben ein Hierarchieproblem. Wir sind die Fraktionen, wir sind schön und wichtig und wir haben jetzt alles in der Hand. Und wann wir den Landesvorstand über was informieren, das halt behalten wir uns vor und machen das immer nur sozusagen situationsbezogen. Da halte ich es eben für ganz wichtig, dass wir da eine Lösung finden, die eben heißt, es ist selbstverständlich, dass der Landesverband über die AGÖA informiert wird und die AGÖA selbstverständlich hat ja auch den Vorstand und andere Ebenen, AKs oder wie auch immer, informiert, wenn das zum jeweiligen Thema sinnvoll und wichtig ist. Ja, da würde ich gerne noch was zu sagen, und zwar ich sehe es so, das Informieren allein reicht nicht. Wichtig ist, dass wir mit eingebunden werden, weil Informieren ist im Prinzip immer aus den Erfahrungen jetzt im Nachgang und dann meistens, wenn schon zu spät ist. Und wenn man frühzeitig direkt mit eingebunden wird, sodass man auch seine Kompetenz und einfach zusätzliche Gedanken und Ideen mit einbringen kann und halt sofort auch auf dem aktuellen Stand ist von ersten Moment an. Das ist für mich wichtig und das will ich halt auch versuchen, so rüberzubringen. Ja, perfekt wäre natürlich, wenn wir jemanden von der AGÖA direkt noch mit im Landtag sitzen hätten. Ja, ich glaube, das ist im Prinzip dem Daniel. Jetzt nochmal, um zurückzukommen und daraus jetzt nicht direkt wieder das gesamtgroße Thema aufzumachen, vielleicht wirklich nochmal zu dem Landtags-Spam-Filter-Problem zu kommen. Ich glaube, es ist natürlich ein spezielles Problem und es ist klar geworden, dass die Fraktionen quasi die gute Zusammenarbeit mit der Landtags-IT gefährdet gesehen hat. Trotzdem ist es ja so, dass auch die Landtags-IT ja gegebenenfalls, und so würde ich es jetzt auch sehen und vielleicht argumentieren, für ihre eigenen Regeln nichts kann. Und wenn, ich sag mal, solche Dinge in Gesetzen oder Regularien festgeschrieben wären, dass sowas halt nicht geht, dann hätten die es auch nicht machen können. Und wir sind ja angetreten, um solche Sachen zu ändern. Und auf dem Weg des Änderns, beziehungsweise auf dem Weg dahin, unsere Ziele zu erreichen, da geht es meiner Meinung nach auch nicht, dann da irgendwo an einzelnen Stellen Situationen zu schützen. Denn wir wollen ja Sachen ändern und wenn dann irgendwo da in der IT was gemacht worden ist, was jetzt nicht gefällt, dann ist das auch echt nicht unser Problem. Und ich denke, man sollte da schon dann auch das laut sagen dürfen. Jetzt ist es in dem Fall wahrscheinlich erstmal mit der Sache vorbei. Es wird jetzt weitergehen, da wird dann wahrscheinlich was draus ja, sich ergeben, wie er eben angesprochen wurde. Die werden das prüfen, die werden es prüfen vom Datenschutz her. Wir sollten natürlich aber auch eigentlich ja selber jetzt Vorschläge machen als Piratenpartei, wie man solche Sachen verhindern kann, die nicht gewünscht sind. Also weil wir ja glauben, dass es nicht gewünscht ist, dass auf den Servern von den USA Daten liegen und durchgeschleust werden, die hier von Bürgern irgendwo an Abgeordnete geschickt werden. Jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Wie bleiben wir jetzt quasi an diesem Thema dran und wie bleiben wir mit der Fraktion vielleicht da dran? Also gibt's da hat Robby einen Vorschlag gemacht, dass wir zumindest schon mal die anderen Landtagsabgeordneten anschreiben und die fragen, wie das bei denen im Landtag aussieht, weil da würden sich mit Sicherheit auch nochmal Sachen auftun, meinte er. Ja, ja, ich meine, es ist ja so, dass die AG, die Landtags-IT oder auch überhaupt die Landtagsverwaltung hat ja den Instinkt, sie vertrauen Google viel mehr als der Piratenfraktion. Ne? Das ist ja ein Punkt, der auch mit dahinter steht. Ne? Und da denke ich mal, ist wirklich das Entscheidende. Wir haben das erkannt, wir weisen darauf hin, und zwar nicht, um irgendjemanden anzuschwärzen, sondern einfach, um zu helfen, dass man solche Dinge, die natürlich passieren können, halt erkennt und möglichst schnell auch in eine sinnvolle Richtung ändert. So, und nichts anderes haben wir vor. Und unter dieser Voraussetzung finde ich dieses Gefühl, wir haben jetzt was gegen die Landtagsverwaltung, ist eigentlich völlig blödsinnig. Ja, und ich möchte die Frage beantworten, Uwe. Du hast gerade gesagt, ja, wir müssen warten, wie es weitergeht und die wollen das prüfen. Ja, ey, jetzt mal ganz nüchtern. Das Ding geht jetzt in die dritte Woche. Seit der dritten Woche wissen die Bescheid. Die Landesdatenschutzbeauftragte hat schon signalisiert, dass ja und eigentlich und ist da überhaupt ein Problem. Also wenn Leute von uns in der Lage sind, die Prüfung innerhalb von unter 5 Minuten klärend wahrzunehmen, warum brauchen die eine dritte Woche und was ist dann zu erwarten, was sich ändern wird? Ich sage dir, was passieren wird. Nichts. Es wird in Vergessenheit geraten und es passiert mal gar nichts. Und deswegen wäre es jetzt eigentlich an uns zu sagen, das war nicht gerade eine gute Idee von dir, Uwe, eigentlich müssten wir jetzt einen Gesetzesvorschlag einbringen und sagen so, hey, so müsste das eigentlich geregelt sein. Es muss gesetzlich geregelt sein, dass aus einem Landtag E-Mails nicht über einen ausländischen Server geroutet werden. Und damit könnten wir an die Öffentlichkeit gehen und da könnten wir sofort einen Wahlprogrammantrag draus machen, dass es für alle Landtage gilt oder was weiß ich auch immer. Und das kombinieren mit den Informationen, die wir haben. Und dann wäre was sehr Konstruktives draus geworden. Und das wäre eine tolle PM wert. Holarius und dann Bernd. Ja, also ihr seid jetzt schon wieder sehr, sehr in dem Thema der Mails, aber eine Sache, die meiner Meinung nach Harald eben nicht aufgezählt hat, ich habe ein Problem damit, dass sich die Fraktion überhaupt da reinmischt. Also, dass sie Druck auf den LAFO ausübt, macht da nichts. Da stimmt irgendwas nicht. Üblicherweise ist es ja so, dass es bei uns alles andersrum ist. Das heißt, die Basispiraten sind oben in der Liste und nicht unten. Das bedeutet, die Fraktion hat mit Sicherheit nicht, ausdrücklich nicht, dem Landesvorstand oder der Basis irgendwas vorzuschreiben. Und das sehe ich als ganz großes Problem an. Das kann so nicht funktionieren, das kann so nicht sein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin frustriert, dass der LAFO das mit sich machen lässt. Es war ein bisschen anders, es war kein Vorschreiben, aber es läuft da darauf hinaus. Ich glaube, es war sogar ganz anders. Es war, lass nicht vergessen, wir hatten eine Vorgeschichte. Das war zum einen diese Sache mit dem Schneidungsding, mit den PMs, wo der LAFO ziemlich weit nach vorne gegangen ist und es da ein Riesentheater gab. Und dann war die letzte PM von Joachim Paul, wurde ziemlich deswegen kritisiert, dass die so ziemlich deftig war. Ich glaube, dass der LAFO da auch ein bisschen dann darüber nachgedacht, ja, lass mal die Fraktion jetzt mal machen und wollen wir nicht so jetzt so dagegen hauen. Aber Bernd war eigentlich erst dran und dann Ralf. Also ich wollte das nur für mich nochmal klarziehen. Bitte Tobi, sag mir, dass ich das richtig verstanden habe oder nicht. Die Fraktion weiß jetzt seit 2,5 Wochen, dass das so ist mit den Mails. Ja. Es passiert 2 Wochen nichts, es gerät nichts nach draußen, keiner erfährt was, bis sich irgendeiner beim Podcast verplappert, der online geht. Und dann wird am Samstag eine Riesenwelle gemacht, dass der Podcast wieder offline geht, dass Tweets gelöscht werden. Am nächsten Sonntag liest man, dass irgendwo zur Arbeit gerufen wird. Dann kommt eine halbseidene PM raus. Und als der LAFO dann, oder ich sag mal die AGÖR sagt, wir hauen auch noch eine raus, werden wir von der Fraktion zurückgepfiffen. Das habe ich so jetzt richtig verstanden, ja? Fast richtig. Überspitzt. Ja, ich will, da muss ich auch jetzt der Fairness aber gerade rücken. Also die Entscheidung, den Podcast erstmal rauszunehmen, ist tatsächlich auch zusammen mit Lukas Lammler gefallen. Also wir haben gesagt, hey, wir haben Achim und ich sogar erstmal alleine gefällt, haben gesagt so, hey, wir müssen eine vernünftige PM dazu schreiben, weil in dem Podcast war nur ein Teil der Informationen. Die haben aber nicht rausgenommen, um das zu verheimlichen, sondern wir haben es rausgenommen, um dann richtig loszuschießen, um eben das nicht der Presse schon so halbseiden zu präsentieren. Das war der Gedanke, der dahinter stand. Und als ich mit Lukas telefoniert habe an dem Samstagabend, habe ich gesagt, hey, keine Aufregung, wir haben es sowieso erstmal rausgenommen, lass uns in Ruhe nachdenken, was wir daraus machen. Dass unsere Nummer dann weichgespült wird, da hatten wir Achim hatte damit gerechnet, ich hatte eine andere Hoffnung. Und dann nochmal eben, ich muss nochmal eben kurz sagen zu dem zu der Angst und dem Vergleich. Moni hat auf der Liste ja den Vergleich gebracht mit der großen Kritik an der Steinbrück PM. Ich bin auch ein Kritiker der Steinbrück PM, aber das heißt nicht, dass wenn wir jetzt eine PM geschrieben hätten dazu, dass die im gleichen Stil ausgefallen wäre. Sondern Harald hat es vorhin schön zusammengefasst. Wir sind nicht Gegner der Landtags-IT, das heißt aber trotzdem, dass wir den Missstand aufzeigen dürfen, ohne dass wir das mit schlechtem Stil machen. um jetzt vielleicht wirklich nochmal in dem Punkt zu bleiben, sollen wir was beschließen, dass wir, ich sag mal, mit einer Vorlaufzeit von 2 Wochen nochmal anschauen, was ist da draus passiert und quasi dieses Thema aktiv nochmal aufnehmen bei uns und dann in einer Sitzung in der Zukunft, ich sag mal so in 2-3 Wochen, wenn man ja, ich sag mal, mehr erfahren haben müsste, ob sich dadurch jetzt was getan hat und es dann nochmal aufnehmen? Also ich finde, wir könnten nächste Woche schon was tun und man könnte im Laufe dieser Woche daran arbeiten. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass uns jetzt verboten wird, an dem Thema zu arbeiten, oder? Das Nein, ist richtig, ich finde, aber natürlich politisch, inhaltlich können wir da natürlich nichts machen. Wir können natürlich anstoßen und sagen, Leute, guckt's euch mal an, stürzt euch mal drauf. Wir sollten aber einfach von der Informationsseite her dranbleiben und schauen. Also meines Erachtens wäre es eher eine Sache der Fraktion, dann auch mal nachzuhaken, wenn immer noch nichts passiert ist in einer Woche. Ja, das Ding ist, also ich habe, wie um nochmal davon auch ein bisschen zu erzählen, was Grumpy halt meinte, es gibt wohl einen Düsseldorfer Kreis, das ist der Kreis der Bundesdatenschützer, der sich also in Düsseldorf wohl trifft. Und die haben schon vor 2 Jahren, 2010, in ihren jährlichen Treffen halt gesagt, dass also bundesweit im E-Mail-Verkehr zwischen Abgeordneten verschlüsselte E-Mails genutzt werden sollen und dass eben jegliche Kommunikation auch datengeschützt eben nicht ausgelagert werden darf. Das besteht also schon länger, das Problem. Und diese Landesdatenschutzbeauftragte, mit der Grumpy sich unterhalten hat, meinte wohl auch erstmal so, also wir sind jetzt für die Abgeordneten zuständig, wie das mit dem Personal ist, keine Ahnung. Und so, da war auf einmal nicht klar, welche Zuständigkeiten. Letztendlich ist der Landtag ein Provider. Also alle, die sich da in irgendeiner Form einloggen, sind halt Kunde beim Landtag. Aber da ist doch jetzt ein Missstand. Es muss uns doch total egal sein, wer da zuständig ist, oder? Ja, das meine ich auch. Deswegen die Frage. Also, ja, wie können wir daran weiterarbeiten? Wie können wir weiter informieren? Wir sind ja dazu da, zu informieren. Und da ist die Frage, können wir was informieren? Und haben wir quasi die Möglichkeit, da auch jetzt an Informationen zu kommen? Wie sieht das dort genauer aus? Wie ist quasi vielleicht dieser Prozess? Ein Bürger schickt eine Anfrage an einen Abgeordneten. Kann man das vielleicht tatsächlich technisch so nachvollziehen, dass man es tatsächlich nochmal auch von unserer Seite her so klar darstellen kann, dass es, ich sag mal, eine Information auch gibt, mit der nicht nur die Presse dann was anfangen kann. Wir können ja auch die Sachen mal bloggen. Wir können auch selber eine Broschüre oder sowas über so ein Thema uns mal vorstellen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Was lernen wir da draus? Was machen wir da draus in den nächsten Wochen? Ich habe eine Idee dazu, die habe ich auch schon seit längerem. Die trage ich auch nicht nur mit mir rum. Und zwar geht es darum, dass ich hier in Düsseldorf quasi eine Art Pilotschulung anbieten wollte zum Thema Pretty Good Privacy und E-Mail-Sicherheit und hatte da auch einen Vortragenden an der Hand und mich darüber mit Grumpy und Frank Herrmann unterhalten und die haben beide gesagt, wenn du das machst, sag uns Bescheid, dass wir die gesamte Fraktion damit ins Boot holen. Das wollten wir im Chaosdorf machen. Die hatten uns auch schon die Räume zugesagt. Ich habe nur jetzt die letzte Woche den einen, der da den Vortrag halten wollte, das ist ein Holländer, der den auf Englisch halten will, nicht erreicht. Jetzt wäre eine Idee von mir zu sagen, so die Piratenpartei bietet Schulungen zum Thema Sicherheit an und da uns eben prominente oder interessante Leute ins Boot zu holen und das in Kombi mit dieser Geschichte eben, weiß ich nicht, klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber das eben auch im Landtag anzubieten. Geht mir aber auch ein bisschen zu weit von dem Thema quasi schon ab. Es ist aber das Thema, weil in dem Moment, wo du dich mit dieser Geschichte, wo die Mails langgehen und wie die Mails überhaupt gelesen werden können oder wie das Thema Datenschutz da ist, wirst du früher oder später immer bei Verschlüsselung landen. Patrick, das geht wirklich ein bisschen an vorbei, weil es geht eigentlich nicht nur um die Mails, die natürlich die Piraten untereinander schicken oder die Fraktionen oder die Abgeordneten, sondern es geht auch um die Mails, die im Prinzip vertraulich vielleicht von außerhalb zu den Richtig. Abgeordneten hingeschickt werden. Und die sind natürlich logischerweise nicht verschlüsselt. Richtig, es geht auch um die Kommunikation innerhalb des Landtages, die dann eventuell rausgeht, ist mir schon klar. Es war nur eine Idee und ein kleiner Punkt. Also sollen wir das Thema jetzt mal einfach die nächsten Wochen dann noch drauflassen und einfach mal nachschauen, hat's Gibt es da Neuerungen? Gibt es neue Informationen? Und einfach danach handeln? Oder sollen wir auch versuchen, selber noch an zusätzliche Informationen dazu kommen? Also die Fraktion ist ja eigentlich vor Ort. Also die sind wirklich nah dran. Die brauchen eigentlich da nur mal nachzufragen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Vielleicht sollten wir mal Kontakt mit der Fraktion nochmal aufnehmen, dass die mal nachhaken nochmal vielleicht. Also die Fraktion ist da auch dran. Ich habe ja mit Grumpy gestern gesprochen und Grumpy ist auch da dran. Deshalb setze ich mich morgen ja nochmal mit ihm zusammen, um auch nochmal inhaltlich über das Thema zu sprechen. Wie ist der Stand? Wo wird jetzt wo werden welche Themen da diskutiert und wo werden welche Informationen zusammengetragen? Weil also inhaltlich kann die Fraktion uns mit Sicherheit, wenn wir vernünftig zusammenarbeiten, am besten mit Informationen füttern. Wir könnten zusammenstellen, welche Fragen wir haben. Weil mir geht's zum Beispiel, ich habe grundsätzliche Fragen dazu, wie es dazu kommen konnte, weil laut unserem Landesdatenschutzgesetz ist dies, was dort geschehen ist, unabhängig, ob es jetzt E-Mails sind oder Daten grundsätzlicher Art, nur möglich, wenn es genehmigt wird. Und diese Genehmigungserteilung ist nur möglich, wenn die Landesregierung durch eine Rechtsverordnung überhaupt eine solche Genehmigungsinstanz eingeführt hat. Und da müssen ja irgendwelche Entscheidungsgrundlagen zusammengestellt worden sein und dann halt Genehmigungen erteilt worden sein. Und da ist für mich auch ein großer Knackpunkt. Ja, also soweit ich weiß, ist es doch im Prinzip einer Schweizer Firma genehmigt worden und nicht Google letztendlich. Google war damals gar nicht die Rede. Das ist eigentlich zweitrangig. Und wenn sich dann das Verhältnis ändert und die Daten auf einmal nicht in der Schweiz landen, sondern in Amerika, dann muss dazu auch eine neue Genehmigung stattfinden. Ja, da hat eben keiner aufgepasst. Okay. Okay, jetzt sehe ich hier kurz, in Zeile 8 hat jemand reingeschrieben, weitere Vorgehensweise, eigene PM. Also es gab ja den Versuch, eine eigene PM zu machen. Und die ist dann aber ja auch aufgrund des Landesvorstands mit gestoppt worden. Das heißt, wir machen keine eigene PM. Das müsste da eigentlich wieder raus, meiner Meinung nach. Gebe ich dir recht. Ralf, okay. Wenn du morgen bei der Fraktion bist, dann sag doch dem Grumpy, dass Google dieses Postini zumacht und sich dadurch nächstes Jahr ein Sonderkündigungsrecht ergibt. Ich bin sicher, dass sie das im Landtag wissen und auf Zeit spielen, weil sie dann rauskommen. Also das ist Grumpy auch bekannt. Und zum Zweiten, der Vertrag, den die haben, der läuft 2013 auch aus. Gut, also ich denke, um jetzt heute Abend für uns hier weiterzukommen, ich denke, vielen Dank, Tobi, du hast da wirklich sehr ausführlich drüber informiert und der ein oder andere wusste ja schon auch dann nochmal ein bisschen mehr dazu. Ich glaube, für uns macht es durchaus Sinn, das weiter im Auge zu behalten. Also das heißt, ich würde es einfach nächste Woche wieder mit draufsetzen als Punkt, um nochmal drüber zu sprechen und zu schauen, hat sich da was ergeben, gibt's da Neuigkeiten? Also ich halte nächste Woche für sinnvoll. Bevor ich dann auch gleich weg bin, wollte ich mich bei Ralf nochmal für die Offenheit aus Sicht des Landesvorstands bedanken. Das ist doch das Mindeste, dass ich das tue, oder? Na, ob das immer so selbstverständlich ist, weiß ich nicht. Wenn man Scheiße baut, dann muss man auch dazu stehen. Ich habe ja mal irgendwie auf der Liste angeregt, wie wäre es denn, wenn wir da auch mal mit der Bundespresse zusammenarbeiten, weil es wäre auch ein gutes Thema für die, dass sie einfach mal von sich aus oder vom Bundespartei aus ein bisschen sich umschauen. Wie sieht das mit dem Bundestag aus und wie sieht das in anderen Landtagen und so weiter aus? Und dann eventuell, dass die eine Pressemitteilung dazu machen, vielleicht aufbauend auf unserer. Ja, also wir können es auf alle Fälle ja mit reingeben in die SG-Presse als PM-Idee, nochmal unabhängig. Also das muss ja auch nicht durch uns passieren quasi, das kann ja durch jeden passieren. Ich weiß, dass die Anita das Pad kannte und da glaube ich auch schon reingeguckt hatte zu dem Zeitpunkt. Denn es ist natürlich nicht ein kleines NRW-Thema, sondern es ist ein Piratenkernthema. Ist damit natürlich auch nicht tot. Also ich würde vorschlagen, wir notieren, dass wir es nächste Woche nochmal mit draufnehmen und schauen, was sich da entwickelt und geben das durchaus auch als Vorschlag dann mal rein in die SG-Presse. Ja, und wir sollten die Woche nutzen, noch so viel wie möglich an Fakten zusammenzutragen, sodass wir dann inhaltlich auch zusätzliche Informationen da reinbringen, wenn wir eine Presseerklärung machen, also eine PM. Okay. Gibt es denn da jetzt noch Fragen von Leuten, die jetzt vielleicht dazugekommen sind oder noch weitere Redebedarf? Sonst würde ich nämlich, weil wir jetzt fast schon eine Stunde drüber gesprochen haben, über das Thema eigentlich dann zu den nächsten Punkten übergehen und das dann nächste Woche mit ein bisschen mehr Infos oder Hintergrundinfos dann nochmal auf der Tagesordnung haben. Okay. Dürfte ich ganz kurz dazwischen was sagen? Ja. Ich habe gerade auf Twitter gesehen, warte mal. Sekunde, komm sofort. Diese Nachricht von der Frankfurter Rundschau, und das betrifft ja eins unserer Kernthemen. Ich wollte nur mal in den Raum hauen, fragen, ob wir da was machen sollen oder ob wir es an die SG Presse weitermelden, weil es mir gerade aufgefallen ist. Nicht, dass ich es gleich vergesse. Okay, können wir es als Sonstiges unten einfach mit dazu packen, würde ich vorschlagen. Ja, es ist in Ordnung. Ich wollte nur fragen, ob es überhaupt für uns wichtig wäre. Ja, das weiß ich ja jetzt gar nicht. Ich will es auch gar nicht mehr jetzt durchlesen, muss ich sagen, sondern packen wir es einfach hinten mit dran. Gut. Und hier 115 oder so einfach reinkopieren den Link und dann können wir gleich drüber sprechen. Denn dann hätten wir als nächsten Punkt jetzt die Ankündigungs-PMs zu Antragskonferenzen in Dortmund und Aachen. Die wollte ich eigentlich schreiben letzten Donnerstag, habe dann dazu in Dortmund denjenigen, der das organisiert, den Schwarzbart angeschrieben, aber keine Antwort bekommen leider und hatte auch angeteilt Leute, die in Aachen das machen, die beiden, und habe da aber auch nichts bekommen. Habe auch da jetzt noch keine Antragsseite zu gefunden, zumindest nicht am Sonntag, da habe ich das letzte Mal geguckt. Hat da irgendjemand von euch nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen? Ich habe gerade die Links von den Pads in unser Pad reinkopiert. Dortmund steht extrem wenig drin. Aachen hatte ich selber zufällig in Kontakt über Mumble und Twitter mit jemand. Die sind also auf jeden Fall durch. Das ist auch durch den Landesvorstand gegangen, von der Finanzbeantragung für die Geschichte. Also in Aachen scheint das zumindest jetzt mit Vehemenz vorbereitet zu werden. Und in Dortmund dümpelt das also ziemlich. Also in dem Patch steht so gut wie nichts drin, was ich da gerade rein gepostet habe. Genau, weil es müsste ja irgendwie eine Seite geben, wo sich Leute anmelden können und so weiter. Wer kann denn da mal nachhaken? Spätestens am Donnerstag müssen wir da irgendwie ja was rausbringen, wenn die Veranstaltung am Samstag ist. Also nicht nur für die Presse, sondern mittlerweile ja auch für uns selber. Weil ich weiß nicht, wer das auf dem Schirm hat. Und wenn es da keine Seite gibt, wo Leute sich eintragen, da ist irgendwie das Dietrich-Koining-Haus gemietet. Das ist der, das ist die gleiche Halle, wo wir den LPT gemacht haben. Aber wenn das, ich weiß nicht, wer kommt denn hin? AK-Bildung, AK-Kultur, AK-Forschung und noch irgendwie zwei. Okay, und du weißt aber auch nicht... Das ganze Koining-Haus sein, ne? Also die Halle wird er sicherlich nicht gemietet haben, da sind ja zahlreiche Nebenräume. Ach so, okay. Und ist irgendein Grund, warum da im Pad ein Link mit Schwerin drin steht? Entschuldigung, habe ich gerade den falschen kopiert, aber die Wiki-Seite ist auf jeden Fall schon mal richtig, da steht. Hast du da noch ein Pad zu? Ich habe nichts gefunden. Okay, aber das heißt, ihr wisst auch nichts dazu, weil ich kann ja keine Pressemitteilung machen, wenn es nicht mal eine Wiki-Seite gibt, wo Leute sich anmelden können. Also bei Aachen gibt es jetzt eine Wiki-Seite, da sind auch schon ein paar Leute eingetragen, die da hinkommen. Genau, ich habe den Link gerade reingepostet. Ich habe gerade einen Link Wiki-Seite gepostet, wo die Antragsfrequenzen aufgeführt sind, und da stehen eben auf den Seite eben auch Links von Aachen aus. Auf der NRW-Liste kam heute eben ein Aufruf von Marc Salgert, der ist da wohl Ansprechpartner, und Julia Merscheid. Genau, die haben mich aber beide da nicht so informiert, leider, trotz Nachfrage. Jetzt gucke ich mal. Aachen steht jetzt der 28. drin, das ist geupdatet. Okay, da stand nämlich der 13. drin, das war auch in der Flaschenpost, wurde schon der 13. berichtet. Mich wundert, Warum machen die am 28. eine Antragskonferenz, wenn der Stichzeitpunkt für die Anträge der 26. ist? Keine Ahnung. Ist ja auch nicht. Gut. Kam auch keine Reaktion, also Kaimi und Otto hatten auf der NRW-Liste dann auch gefragt. Ich vermute mal, um einfach Anträge auch durchzusprechen, oder nicht? Ja, klar, auch um für den 13.1, ne? Denkt man, dass der danach auch nochmal programmatischer wird. Okay, also es ist scheint mir zumindest relativ schlecht dann vorbereitet, zumindest bis jetzt. Dann würde ich für Aachen weiterhin irgendwie diese PM vielleicht machen wollen. Weiß ich gar nicht, ob die dann eine wollen, irgendwo aus Aachen. Aber jetzt für Dortmund, wenn es da keine Seite und nichts gibt. Da ist eine Seite jetzt. Also Aachen will auf jeden Fall, dass da was zugeschrieben wird. Ah, jetzt gibt's auch hier eine Seite von Dortmund. Das ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich. In dem Pad steht irgendwie, dass das in der Turnhalle des Josefshauses stattfinden soll. Josefshaus ist in Aachen. Ja, und auf der Wiki-Seite steht aber noch Technologiezentrum. Die Wiki-Seite ist aktueller auf jeden Fall. Das Pad war noch Antrag der Geschichte und die Wiki-Seite ist aktuell. Aber bei Dortmund gibt es halt keine Wiki-Seite bisher. Das stand auch in der Mail drin, dass das in dem Technologiezentrum ist. Okay, dann können wir das Pad ja eigentlich wieder rauslöschen oder hinterschreiben, dass das nicht aktuell ist. Okay, dann ja, dann würde ich quasi das, was letzte Woche überlegt war, dann für diese Woche machen. Ich würde dann vorschlagen, dass wir bis Donnerstag oder am Donnerstag dann eine PM machen für die Aachener, wo wir vielleicht dann im Nebensatz Dortmund auch nochmal erwähnen, weil ja, wenn da sich niemand gemeldet hat und es nichts gibt zum Ankreuzen, kann man da auch ja quasi keinen für einladen oder hinschicken. Also, weil ich muss auch sagen, ich bin da auch ein bisschen verärgert, weil wenn sich die Leute dann gar nicht melden, die es selber organisieren, ja, da habe ich auch keine Lust, dann ein paar Mal hinterher zu telefonieren. Wie seht ihr das? Will sich da jemand nochmal reinhängen für Dortmund, dass die dann nochmal mit erwähnt werden am Donnerstag und vielleicht was rausfinden, eine Wiki-Seite machen für die etc.? Okay, dann werden wir zumindest das Aachener Ding dann am 28. Bewerben. Also 28. scheint wirklich aktuell zu sein, weil ich ja gerade mal geguckt auf Twitter und Google und das läuft schon auf meinestadt.de. Der 28. ist aktuell, weil für den 28. haben die auch die Finanzmittel beim Landesvorstand beantragt und auch darum gebeten, dass noch Werbung dafür gemacht wird. Genau, das hatte ich ja schon in der Sitzung auch mitbekommen. Die Frage ist halt natürlich nur, dass da müsste man die trotzdem nochmal nachfragen, wie die sich das gedacht haben bezüglich dieses Fristzeitpunkts, weil das natürlich schon unüblich ist, dass es quasi nach der Einreichfrist dann stattfindet. Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, ich bereite diese PM vor und Donnerstag kann dann der ein oder andere mal drüber schauen, dass wir die dann im Laufe des Donnerstags rausschicken, beziehungsweise am Freitagmorgen. Okay, hat da jemand noch Bedarf, da noch drüber zu sprechen oder eine Frage zu diesen Antragskonferenzen, PM schreiben, beziehungsweise... Wird jemand auf den Konferenzen sein? Also ich hatte eigentlich mir eingetragen, auf die Dortmunder zu gehen jetzt am Samstag. Oder ist es Sonntag, der 20.? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Samstag war es. Samstag. Also ich wollte auch da sein. Okay, dass zumindest falls dann jemand sich von der Presse dahin verirrt, jemand da ist, der vielleicht ein bisschen allgemeiner was dazu sagen kann. Ja. Okay. Gut, dann würde ich zum nächsten Punkt gehen. 5.11. ist meines Wissens um 17 Uhr die Begehung in Meinerzhagen. Kann das jemand das Protokoll übernehmen? Ich bin mal eben raus. Okay. Wer ist gerade im Pad mit drin, dass er da schauen kann, Protokoll? Ich bin mit drin, ist kein Problem. Das ist super, also ich habe den Termin auch bestätigt bekommen, 5.11. 17 Uhr. Okay. Da sagte der Ralf eben, er fährt dahin. Ja, also ich fahre, ich schätze mal so gegen 14 Uhr in Düsseldorf los, weil ich dann noch über Wuppertal fahre. Hab insgesamt noch 3 Plätze frei aktuell, weil der Arndt, der wollte in Düsseldorf zusteigen und dementsprechend theoretisch könnte ich noch 3 mitnehmen. Dann würde ich quasi mich da gerne mit reinsetzen. Ja, super. Schickst du mir eine Mail, weil dann kann ich euch informieren, wie, wo, was. Ich schätze mal, dass wir uns da am Bahnhof treffen. Und in Wuppertal steigt der Arndt zu, oder? Nee, der Arndt steigt auch in Düsseldorf zu, aber ich muss in Wuppertal nochmal kurz in mein zweites Büro. Okay, das heißt, falls da jetzt jemand noch mit möchte oder will, kann dann vielleicht sich bei dir melden auch gegebenenfalls. Ja, auf jeden Fall. Okay. So, gibt es da denn Gesprächsbedarf jetzt speziell zu dieser Begehung? Also letztlich schauen wir nur uns das an und sagen, so machen wir es und so machen wir es nicht, oder wie? Das ist die Überlegung, ja. Und ich würde sehen, dass es, ich sag mal, in enger Zusammenarbeit schon mit der AG Technik beziehungsweise den Leuten, die verantwortlich sind für die Technik dort, auch für uns wichtig ist, weil wir ein eigenes Presse-WLAN haben möchten und gegebenenfalls halt auch den Stream vorne von der Bühne und nicht nur gegebenenfalls, sondern möglichst den Stream von der Bühne auch als Stream dann in dem Presseraum zum Anschauen quasi direkt quer reingeschrieben. Ja, aber da kann man ja auch nochmal in unsere alten Pads reingucken, was war bei den alten Sachen an Learnings da, gerade auch in Münster vielleicht bei der Aufstellungsversammlung, um da ein bisschen die richtigen Fragen stellen zu können. Okay, gut. Dann wäre der nächste Punkt das Bund-Länderpressetreffen. Das findet statt am 1. und 2.12. in Düsseldorf. So wie es aussieht, wahrscheinlich in der Jugendherberge Düsseldorf, die auf der anderen Rheinseite ist, schräg gegenüber vom Landtag in Düsseldorf. Die ist reserviert, aber noch nicht gebucht. Letztendlich gebucht wird das dann über den Bund. Und Näheres gibt es da eigentlich noch nicht. Also wir haben eigene Räumlichkeiten da Technik würde ich gegebenenfalls mich im Landesverband noch drum kümmern. Aber das hat ja jetzt Zeit. Das ist am 1.2.12. Und sobald es fertig ist und fertig gebucht ist, wir wissen genau, wann da Leute kommen und so weiter, würde ich gegebenenfalls jemanden von der AG Technik auch ansprechen. Wie wir quasi hingehen, das würde ich vielleicht mal für nächste Woche mit draufsetzen. Wer daran teilnehmen kann oder will, wie da was gedacht ist und wer auch vielleicht noch mit organisieren kann, das ein oder andere. Wir haben ja den Freitagabend, wo Leute schon anreisen, dass man mit denen da auch zusammen was macht hier in Düsseldorf. Da würde ich dann entweder nächste oder übernächste Woche das nochmal draufsetzen, wenn es wirklich fest ist, wenn es seitens der SG bzw. der Organisatoren oder Verantwortlichen im Bund gebucht ist, dann ansprechen und erklären, wer da noch mit irgendwie vielleicht was helfen kann. Gibt es da Fragen zu? Okay, auch erstmal keine. Dann wäre der nächste Punkt, der eben draufgekommen ist, glaube durch die Christina, der BPT in Bochum. Da wurden wir angesprochen, sagtest du, bezüglich Orga? Ja, also es geht wohl darum, dass klar auf dem BPT halt auch die Presse sein soll und dass, ja, es hieß, es gibt einen bestimmten Pressebereich und da soll halt auch nur Presse rein und nicht jeder Pirat einfach durchlaufen. Dafür wollten sie beim BPT, also bei der Orga, eigentlich noch Leute finden. Nur wir kannten das bis jetzt eigentlich nur so, dass wir uns da eigentlich immer selber drum gekümmert haben, beziehungsweise ich weiß nicht, wie das jetzt bei der SG Presse ist. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es genauso abläuft. Und das ist jetzt eigentlich auch die Frage, ob wir uns da selber drum kümmern, dass da genug Leute sind und die da auch stehen, ein bisschen gucken, wer kommt wo rein, oder ob sich da tatsächlich die BPT-Orga noch irgendwelche Leute suchen soll. Das ist eine gute Frage, denn ich weiß, dass die SG ja das selber plant, beziehungsweise halt nicht die SG-Presse, sondern halt auch das ganze Team um Anita, und die haben auch Leute, die dann irgendwie das wohl mitplanen. Deswegen denke ich, dass die eigentlich alle Leute sich selber suchen. Wer hatte denn danach gefragt? Leute jetzt aus Bochum, aus dem Team oder vom Bund? Nee, wir haben ja so eine kleine BPT-Orga-Runde, die eigentlich immer im Raum Bochum stattfindet, und da ist das dann auch gefragt worden. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das die Moni war oder wer das jetzt genau war, weiß ich nicht mehr so genau. Okay. Nee, also dann ist meine Information die, dass das komplett alles die Bundespresse selber macht. Dass es natürlich vielleicht nett wäre, wenn sich Leute bei uns, von uns bei denen melden. Ich weiß nicht, ob das da überhaupt gewünscht ist. Es gibt also jetzt nicht die Anfrage so nach dem Motto, ihr habt doch irgendwie ein großes Team und kommt da mit dazu oder so. Also das, selbst das habe ich nicht irgendwo gehört bisher. Aber ich, wenn ich da mal jemanden spreche, beziehungsweise in das nächste Meeting irgendwo, ich weiß nicht genau, wann es ist, das Länderbund-Meeting reingehe, dann würde ich da einfach mal nachhaken. Okay, super. Gut, dann würde ich das einfach mal anfragen. Dann als nächsten Punkt, oder gibt es da noch Fragen zu? Ja, also von meiner Seite aus war es das. Okay, dann Zeile 101, Wahlkreisbüroeröffnung in Neuss am 26.10. Wer hatte das draufgesetzt? Wie viel Uhr? Wer ist was Neuss da? Wie viel Uhr findet da statt, die Wahlkreiseröffnung? Da bin ich selber noch nicht eingeladen worden, keine Ahnung. Aha. Gut, jetzt, da wir es wissen, ist eigentlich schön, wenn wir es wissen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir es, weiß ich nicht, wir können es ja auf die NRW-Seite packen als Post oder so, wenn jemand was schreiben möchte dazu. Wir sind nicht angesprochen worden irgendwo von Neuss, ob wir NRW-weit was machen. Ich würde vorschlagen, da nichts zu machen, denn das ist sonst, glaube ich, zu viel, wenn wir jetzt für jeden Wahlkreis. Aber ich kann auch eine Anmerkung dazu machen. Ich weiß jetzt echt gerade nicht, wer es draufgepackt hat, weil ich glaube nicht, dass wir das auch NRW-weit irgendwie groß ankündigen wollten, weil wir wollten das auch gleichzeitig dazu nutzen, weil wir noch ein offenes Wahlkampfgrillen offen haben und sowas, eigentlich auch das dafür nutzen, und das macht irgendwie keinen Sinn in meinen Augen. Aber wie gesagt, okay. Ich weiß auch nicht, wer es draufgesetzt hat. Mal davon abgesehen, du hast massenweise Wahlkreisbüros die letzten Wochen eröffnet gehabt. Wir müssen also alle paar Wochen eine PM rausgeben zur Wahlkreisbüroeröffnung, ne? Genau, also können wir ja notieren. Ich weiß es auch nicht, ich hatte es eben reingetippt. Irgendwer hatte das vorgeschlagen als Thema. Dass wir es wissen, ist ja nicht schlimm, weil es kann ja immer irgendwo eine Anfrage kommen. Und dann können wir das ja gegebenenfalls an die Leute weiterleiten, direkt in Neuss. Trotzdem, da ich ja noch nie auf dem Stammtisch in Neuss war und das ja eigentlich ganz nah ist, vielleicht komme ich da mal vorbei, ich schreibe es mir mal selber auf. Und gibt es da sonst noch Fragen zu dem Punkt Wahlkreisbüroeröffnung? Nee, nur, dass es aus meiner Sicht auch eine lokal-regionale Geschichte ist, und wenn die Presse machen, machen die das dann selber für ihren Bereich. Okay, gut, dann haben wir ein paar Punkte aus dem Request-Tracker. Die hatte der Achim noch draufgesetzt gehabt. Ich habe die auch noch nicht alle gesehen gehabt. Es ist einmal eine Anfrage da bezüglich Zahlen. Ich überfliege es gerade mal und würde mich vielleicht darum kümmern, gegebenenfalls den ein oder anderen Anfragen dazu, Teilnehmerzahlen, LPTs und sowas Gutes kann man raussuchen. Wenn es um Zahlen geht, Mitgliederstatistik, dann kann man da den Carsten, denke ich, an Pingen rufen oder schreiben. Insofern würde ich vorschlagen, dass ich da die Antwort irgendwie vorbereite und einfach zu raus schicke. Gibt es da Gegenrede zu? Möchte das jemand lieber machen? Okay, dann gibt es die nächste Anfrage, beziehungsweise war keine Anfrage. Ich glaube, das hatte der Fitz uns drauf gepostet. Es gibt eine Studie zu den Piraten gemacht von einem, ja, ich weiß nicht, von einer Firma oder Institut nennen die sich. Da kann man mal drauf schauen, sich das anschauen. Das ist ganz interessant. Hat weniger jetzt mit Zahlen zu tun, sondern das ist eher so eine Einordnungsfrage. Was ist so spannend an den Piraten? Das ist diese morphologische Studie. Wer hatte da jetzt gefragt? Also ich weiß es auch nicht ganz genau. Okay. Da ging jetzt was über die Kölner Liste, deswegen, das hatte ich gesehen. Okay, dann kennst du es vielleicht schon. Ich weiß nicht, wer da sich schon ein bisschen genauer zu auskennt oder weiß, warum wir es haben, wo es herkommt. Ich erinnere mich daran aus dem Krähennest, wer ist es denn? Der hatte das, glaube ich, mitgebracht oder so, ne? Auf jeden Fall wurde uns das eben angeboten, dass wir das einfach mal durchlesen können, uns informieren können und vielleicht Schlüsse draus ziehen. Okay. Gibt es da weitere Fragen zu oder eine Anmerkung oder sowas? Kennt sich da jemand mehr mit aus noch? Ja, also ich habe das Ding gelesen. Also wenn es das ist, was ich meine, das ist nicht unspannend, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwas damit machen sollen oder können oder also eher nicht. Ist eher für jeden persönlich, dass er mal reinguckt, wenn er Interesse hat und sich, ich will nicht sagen fortbildet, aber vielleicht glauben macht von anderen Sichtweise aus. Ja. Gut, dann haben wir mal darauf hingewiesen und es kann sich jeder angucken. Unten ist quasi der Link drin und von der Seite kommt man dann auf die Studie. Das nächste Ticket 65262, Ansprechpartner ACTA für Schule. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist so ein typisches Ding. Die wollen, glaube ich, einen Interviewpartner haben. Ich gehe nochmal eben drüber. Wollen ACTA besser verstehen und brauchen ein Interview. Ja, das kann natürlich gegebenenfalls telefonisch sein oder vor Ort sein. Kennt sich jemand von euch sehr gut mit ACTA aus, möchte das jemand übernehmen? Das ist quasi von Schülern, drei Schüler aus dem Gymnasium in Büderich. Büderich ist wahrscheinlich hier Meerbusch-Büderich, ne? Wer Büderich hat kein Gymnasium? Matare-Gymnasium in Büderich steht da. Ja, oder Matare. Matare, genau. Okay, kann man ja nachgucken, das wird's ja geben. Wenn es jetzt sonst jemanden gibt, also ich habe ja zwei Artikel mal geschrieben über das ACTA. Ich bin jetzt nicht mehr informiert über die allerneuesten Stände, was es da auf sich hat mit den iPad-Sachen und was da sonst auf uns zukommt. Ich würde mich da nochmal schlau machen und sonst da einfach selber denen zurückschreiben. Kurz anmerken, es ist in Büderich Meerbusch, ihr habt ein Gymnasium da. Ich meinte auch Wer Büderich hat nicht. Aha. Das schönere Büderich. Gut, ich sag mal, wenn das zu tief reingehen sollte, dann in Fragen oder sowas, dann werden wir da sicher auch noch einen Fachmann irgendwo finden, der da noch tiefer drin ist. Also würde ich denen zurückschreiben und mich da einfach mal selber anbieten. So, und das nächste Ticket kenne ich noch gar nicht. 56424. Bundeswehr in Schulen. Das ist, glaube ich, eher eine Information gewesen an uns. Hattest du das schon gelesen, Peter? Nee, ich lese gerade zum ersten Mal. Okay, das ist quasi eine Bürger, also sieht für mich so aus wie eine Bürgerinformation, also sprich, ein Bürger informiert uns mal, dass Offiziere nur noch in den Klassenraum dürfen, wenn auch Kriegsgegner eingeladen werden. Da hat das Schulministerium wohl gegen jetzt durch die Presse stärkere Regeln erlassen. Das ging auch nochmal durch die Presse, vielleicht hat es der eine oder andere gelesen. Ich würde das einfach mal weiterleiten an den AG Bildung und... Das ist ja nur eine Information für uns. Ich würde es von der AK-Bildung weiterleiten, ja. Kannst du das machen? Ich meine, das wäre bei uns schon drüber gelaufen. Ach so, dann habt ihr es eh schon. Bildung, ja. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ich hatte auch den Fall in der Presse irgendwo gelesen gehabt, im Internet. Okay, dann würde ich das dann auch einfach rausnehmen aus dem RT. So. Mag mir gerade mal jemand euer Pad linken? Ja. Danke. Okay, war jemand schneller. Sonstige Themen. Ich hatte einen Punkt hier noch draufgelassen, und zwar Positionspapiere auf Webseite. Da war ich ja mal angesprochen worden, dass jemand sich beschwert hatte, so ein Nichtraucherschutz, was wir da drauf hätten, das wäre gar nicht das Verabschiedete gewesen. Also ich habe mir wirklich alles angeschaut. Das ist so 99, irgendwas Prozent das Verabschiedete. Irgendwo ist, glaube ich, aus einer 7-9 geworden. In irgendeinem Absatz oder sowas. Aber sonst ist es quasi das Gleiche. Und dann war das Zweite dabei, dass ja die Begründung gar nicht Teil dieses Positionspapiers wäre und aber in der Begründung so viele harte Sachen stehen würden. Da das aber, wie ich gesehen habe, bei uns auf der Webseite in fast allen Bereichen so ist, dass bei den Positionspapieren auch unsere interne Begründung dabei steht, würde ich jetzt hier mal rumfragen und vorschlagen, dass wir das so lassen und gegebenenfalls dann bei der Begründung noch mal eine Notiz dazu machen, dass das denn nicht mehr Teil dieses Positionspapiers ist, sondern quasi eine Begründung für uns. Seid ihr damit einverstanden, beziehungsweise gibt es da jemanden, der dagegen sich aussprechen würde? Klingt gut. Einverstanden, beim besten Willen, warum nicht? Also um das nochmal, die andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir müssen diese Begründungen da bei uns auf der Webseite rausnehmen, weil sonst jemand da drauf gucken könnte und sehen könnte, das Gefühl haben könnte, es gehört halt zum Positionspapier. Deutlich genug markieren, fertig. Okay, dann würde ich sehen, dass man das dann an den Punkten nochmal mit so einem Sternchen versieht oder sowas oder einfach dahinter schreibt in Klammern, nicht Teil des Positionspapiers. Okay, dann sind wir hier bei der Abgeordnetenbestechung, Paragraph 108e. Das war das, was eben über Twitter ging, ne? Ja, genau. Hast du es überflogen? Kannst du es kurz vorstellen, um was es da geht? Geht im Prinzip darum, wer auf die Bremse tritt, bei der Umsetzung der Abgeordnetenbestechung, also nicht der EU-Sachen und dass es alles doof ist und dass Transparency International auch schon gemeckert hat. Und ich dachte eigentlich, vielleicht könnte man dieselbe Kerbe reinschlagen und sagen, wir fordern das ja auch und gleich noch die Abgeordneten nehmen wir künftig mit rein oder auch nicht und dann halt auch was zu machen. Wenn man jetzt eine PM macht oder weiß ich nicht, 2 Minuten irgendjemand was ein Video aufnimmt, das man über YouTube veröffentlichen kann und auch dann auf die Piraten der W-Facebook-Seite setzt, aber das ist ja egal, war halt nur eine Idee, dass das unser Thema ist halt auch. Wir hatten doch auch die Petition gestartet, oder? Also Leute von uns. Ja, jetzt Die ist, glaube ich, von Kompakt. Jetzt ist aber natürlich hier insbesondere geht es in dem Artikel ja wirklich um, wer ist quasi besonders böse. Das wäre dann natürlich so ein bisschen so ein Personenbashing, ne? Naja, wir können die Person rauslassen. Wir können ja einfach sagen, dass Transparency International da die entsprechenden Personen anprangert, dass wir generell dafür sind, dass das strafbar wird und dann einfach die Person unter den Tisch fallen lassen. Ich weiß es nicht, war nur eine Idee. Ja, also dann, weil im Prinzip, dass es grundsätzlich zu uns passt, das sehe ich natürlich auch. Ich sehe jetzt noch nicht genau den Aufhänger. Der Aufhänger wäre quasi... Es ist gerade in den Medien, wir sagen auch was dazu. Punkt. Okay, also jetzt nicht so eine Sache, die jetzt gerade gekommen ist. Also es gab da auf jeden Fall eine Aktion, die ging von Siegen aus, vom Seelöwen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das jetzt verblieben ist. Aber da könnte ich mal nachfragen. Also hier steht, am Mittwoch will sich der Rechtsausschuss des Bundestags mit den Gesetzentwürfen von SPD, Grünen und Linkspartei zur Abgeordnetenbestechung befassen. Das heißt, eine MPM zum Mittwoch wäre vielleicht sinnig, wenn da irgendein Ergebnis rausgekommen ist. Ach so, und hier auf Transparency International ist halt eine Pressemitteilung, die zivilgesellschaftlichen Organisationen Transparency bla bla bla haben heute ihre Forderung, mehr transparent bei Abgeordneten-Nebeneinkünften eine wirksame Strafe von Abgeordnetenbestechung bekräftigt. Und da könnte man ja sagen, dass man da diese drei voll unterstützt. Und auch dann halt auf diesen Rechtsausschuss hinweisen. Ja, oder wir warten wirklich auf, ist es denn so, dass ein Rechtsausschuss quasi an dem Tag dann irgendein Ergebnis rausbringt, was wir dann angehen können, weil das wäre natürlich besser, wenn wir uns quasi auf wirklich so ein Ergebnis stürzen und jetzt nicht im Vorfeld sagen, die Grünen oder was weiß ich, die Linken finden es gut, wir finden es auch gut, Transparency fordert es, wir fordern es auch. Also wäre natürlich besser, wenn wir uns da auf so ein Event quasi stürzen könnten. Kennt sich da jemand mit aus, wie das dann abläuft am Mittwoch? Also hier steht nur, am Mittwoch will sich der Rechtsausschuss des Bundestages mit den Gesetzentwürfen von SPD und Grünen befassen. Was dabei rauskommt, da am Donnerstag tagt dann die Rechtsstellungskommission des Bundestags zum Thema Nebentätigkeiten. Den Abgeordneten liegt ein Entwurf der Bundestagsverwaltung zu weitergehenden Offenlegung von Einkünften vor, aber auch die Organisation Abgeordnetenwatch hat gemeinsam mit den früheren Verfassungsrichter Jürgen Kühling Vorschläge vorgelegt. Ja, das ist noch ein anderes Thema, was in dieselbe Richtung geht, was aber wahrscheinlich durchgeht. Abgeordnetenbestechung, dieser Paragraph, da ist ja noch massenweise Widerstand. Weil das quasi in Deutschland noch anders gehandhabt wird als sonst überall, ne? Ja gut, aber ich sag mal, wenn Mittwoch Abgeordnetenbestechung ist und Donnerstag Offenlegung von Lebenseinkünften, könnten wir Mittwoch und Donnerstag was rausbringen. Das ist ja beides unsere Themen. Also zumindest, die sollten sich, wenn sie Mittwoch sich damit befassen und vielleicht irgendwie äußern, oder zumindest müsste es in den Nachrichten sein. Und wenn wir dann dazu ein passende PM rausbringen, wäre vielleicht nicht ungünstig, wenn die wirklich was bringen. Ja, also für den, also wie gesagt, wenn natürlich aus dem Rechtsausschuss was rauskommt, wenn die da irgendwie ja, Stellung beziehen, dann wäre es natürlich top, wenn man jetzt was irgendwie vom Rahmengerüst her vorbereiten könnte, Dienstag, also bis nächsten Dienstag, so guckt, okay, das ist, ich sag mal, inhaltlich nochmal recherchiert, ein bisschen reingeschaut und dann am Mittwoch könnten wir gegebenenfalls dann quasi direkt reagieren da drauf. Sonst schicken wir dann an dem Donnerstag das raus für den Samstag. Oder welcher Mittwoch ist gemeint? Vielleicht der morgige Mittwoch? Ich weiß es nicht. Ach so, ich dachte, es geht um nächste Woche Mittwoch. Bis morgen schreibt doch keiner jetzt mehr eine PM. Oder wolltet ihr heute Nacht noch eine schreiben? Weil ich bin in dem Thema nicht tief drin. Also ich kann da nicht viel guten Beitrag leisten, glaube ich. Zumindest sieht es so aus, als wäre der morgige Mittwoch da gemeint, weil kein anderer Termin da steht. Es steht nicht nächste Woche Mittwoch, sondern Mittwoch. Dann lass uns doch einmal morgen schauen, was passiert. Und dann reagieren, schnell reagieren, wenn es geht. Kann denn da jemand dranbleiben? Hat da jemand morgen Nachmittag Zeit, sich da irgendwo mal zu informieren und gegebenenfalls dann da was zu posten, vielleicht auf die Liste? I'll do my very best. Ich hab jetzt hier die Tagesordnung für morgen, da steht's drauf, also es ist morgen. Wann morgen? Er fängt um 14 Uhr an und steht als erster Punkt drauf. Und als zweiter und als dritter. Und das war's dann. Warte, ich poste bei mir einen Link. Kannst du eigentlich nicht mal sprechen, gedrückt halten? Ich finde dieses Vogelgezwitscher irgendwie süß im Hintergrund. Ich hatte was Beruhigendes, ne? So, das muss jetzt reichen. Ja, ein Vogel, das ist unglaublich. Mehrere. Wenn wir nicht alle einen Vogel hätten, wären wir nicht hier. Das heißt, dann könntest du morgen oder ihr morgen gegebenenfalls da was Aktuelles zu posten und dann würden wir irgendwie für morgen Abend Leute zusammenfinden, die dann eine PM schreiben und die am Donnerstag vielleicht mit den Terminen, die da noch kommen, nochmal rausschicken. Jo. Okay. Ja, ich habe leider jetzt auch keine neuen Kalendertermineinträge. Da hatten wir ja letzte Woche auch nochmal kurz drüber gesprochen. Also wenn jetzt von euch noch Sachen sind, die irgendwie nächste Woche ablaufen, wenn da jemand schon was zuvor warnmäßig im Kopf hat, gerne noch mit draufpacken. Aber wir haben auch noch Daniel ja da und der hat nochmal draufgepackt die GEMA-Sache und wir haben die Nerven sicher noch und würden uns freuen, da ein paar Neuigkeiten auch zu erfahren. Ja, guten Abend. Nur kurz Update, also Flyer sind quasi fertig gesetzt, der Kreon hat das dieses Wochenende gemacht, kriegt jetzt noch letzte Infos von mir, wann wir das genau machen werden. Das wird im November der 17. und 24. Samstag sein, weil vorher ist das einfach, glaube ich, zu knapp, wenn wir es nur eine Woche vorziehen. November 24. 17. und 24. sind ja zwei drauffolgende Wochenenden, einmal die Stunde ohne Musik, einmal die Stunde mit GEMA-freier Musik. Also wenn wir das eine Woche vorverlegen, also ich glaube, den knappen Monat brauchen wir einfach an Vorbereitungszeit, wenn die Flyer dann gedruckt sind, in 3, 4, 5 Tagen, um die auch zu verteilen, damit die Leute nochmal rumgehen können, auch nochmal, ne, die Laden alle abklappern können, ansprechen können. Ich glaube, sonst wird das zu knapp insgesamt. Aber die sollten halt statt in 1, 2 Tagen in den Druck gehen. Kreon kriegt jetzt noch die letzten Infos von mir. Ja, das ist einfach nur so ein kleines Status-Update. Und dementsprechend gibt's dann auch ja, in 1, 2 Tagen oder heute Nacht vielleicht schon noch auch den Link zu dem Sampler komplett. Ich schreibe gerade noch eine Roadmap ein bisschen fertig dafür, was man noch beachten sollte gegebenenfalls. Und dann kann das ganze Ding langsam losgehen. Cool. Diese Aktion am 17. und 24. Genau. Wie sieht das genau dann aus? Oder denn 24. ist auch BPT, ne? Ach scheiße, dann müssen wir doch eine Woche vorziehen. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Ja, oder es passt da genau zu, aber dann sind natürlich vielleicht wenig Piraten bereit, da irgendwo Sachen mitzumachen. Besser wäre vielleicht vorher, dann haben wir quasi schon angefangen zum BP. Im Grunde ist das doch vollkommen egal. Die Aktion findet doch eh abends um 23 Uhr statt. Ja, das heißt, dann können natürlich die Piraten auch noch alle, wie blöd die da sind, in Bochum und alle, oder kann man ja auch mal eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde in die anderen Städte fahren sogar. Bochum, das ist eigentlich vollkommen egal, weil das muss vorher an dem Abend selber die Leute informieren etc. macht halt eh keinen Sinn. Das heißt, diese Sachen oder die Läden müssen sich eh vorher bereit erklärt haben und das oder so mehr oder weniger. Also selbstständig durchführen, weil wir können nicht für jeden Laden Piraten abstellen, der den auf die Finger guckt, ob die das auch alles so brav machen. Okay, also dann, ist das schon im Grunde, ist das vollkommen egal. Okay, ich war da nämlich auch nicht so tief drin. Also dann überschneidet sich das nicht wirklich, okay. Ja, aber ich glaube, eine Woche vorher, das wäre einfach zu knapp. Also, ich weiß, man weiß ja noch nie, wie sich das wieder hinzieht mit dem, allein mit dem Material verteilen, also zumindest Flyer verteilen auf die ganze NRW-Städte etc. Und das nimmt ja trotzdem auch ein bisschen Zeit in Anspruch, das einfach nur rumzulatschen und Läden abzuklappern. Das kann ja auch nicht jeder den ganzen Tag über machen. Genau, okay. Aber das würden wir natürlich aber auch dann unterstützen, ja sicher, ja, klar. Mit PM etc. Gut, aber dann wissen wir da jetzt zumindest schon mal die angedachten Termine und wie es weitergegangen ist. Ja, genau. Also im Prinzip, ich warte jetzt nochmal auf die fertige Setzung vom Creon, dann spreche ich mit dem Carsten darüber nochmal, also wir haben jetzt angedacht, 10.000 Flyer drucken zu lassen. Ich frage den Carsten nochmal, wie das üblicherweise mit der Verteilung aussieht, weil da bin ich auch nicht so drin, wie so Flyer normalerweise über das Land verteilt werden. Und dann gibt's dann auch alles weitere dazu. Also in ein, zwei Tagen steht das alles vorm Ablauf her. Super, dann würden wir uns bestimmt freuen, wenn noch jemand oder du dann nächste Woche kurz nochmal wieder so ein Update gibt und sonst einfach vielleicht auch mal posten dann. Ja, das sowieso. Also ich werde euch die Listen zumüllen, uns die Listen zumüllen, auf jeden Fall, wenn da... Super, gibt's da Fragen an den Daniel? Ja, eine habe ich, fällt mir gerade ein mit der CD. Willst du die zum Download auch irgendwo hin tun, oder? Ja, klar. Also die wird jetzt nicht gepresst und sowas. Das ist halt ein Ding, der muss auch jeder gucken, dass ich selber jedenfalls ein paar CD-Rohlinge besorgt und sowas. Ist halt, ne, wie gesagt, zum Notfall an die Hand geben, weil zum einen dauert das absurd lange, zum anderen kann man da auch nicht bezahlen, da jetzt irgendwie zigtausend CDs, vor allem nur für die Einmalveranstaltung herzustellen, das ist Quatsch. Aber den Link, den schickt ihr dann rum. Ja, und, natürlich, klar. Dass man die bedrucken kann, die CDs, oder vielleicht noch so ein kleines Cover oder so. Ja, das Cover mache ich auch gerade noch, damit da zumindest irgendwann in Notfall was drauf kann. Mache ich jetzt in der nächsten Stunde fertig und ja. Dann muss ich das eh nochmal hochladen bei uns auf die Portalseite im Creon, den Link noch geben. Deswegen habe ich ihn noch nicht rausgesetzt, weil jetzt auch ne, ein paar Reihenfolgen sich doch immer nochmal geändert haben. Bla bla bla bla. Aber wie das so ist. Ja. Super. Ja, cool. Ja, ich habe noch einen nächsten Punkt reingesetzt, ob wir eventuell noch eine PM jetzt zu dieser GEMA-Vermutung rausschicken. Okay, dann würden wir zu dem gehen, falls es keine anderen Fragen mehr von anderen nochmal gibt an den Daniel. Gut, ja, PM zur Aufarbeitung der sogenannten GEMA-Vermutung. Das kann natürlich sein, dass der Bund nochmal eine macht, ne? Ich guck mal gerade auf der SG-Presse, weiß ich nicht, ob da was liegt. Weil Bruno würde darum, warte hier, ich lese mal gerade die Mail von Johannes Ponada vor, von heute um 17:30. Bruno würde darum bitten, am vorletzten Tag der E-Petition gegen die GEMA-Vermutung noch eine PM zum Thema herauszugeben. Ein BUFO-Beschluss liegt vor, ein Entwurf der PM ist hier angelegt. Ich poste den mal eben. Also wenn da eine Bundes-PM rübergeht, würde ich jetzt nicht noch eine extra NRW nochmal machen. Ja, komme ich nicht rein, ist zu. Kann man höchstens auf die Infoliste nochmal, wenn es dann eben noch nicht gelaufen ist, in letzter Zeit nochmal schicken. Genau, wir könnten es gegebenenfalls, ja, also die PM, die kann man natürlich schon, wir können die Bundes-PM natürlich schon auch nochmal verbloggen oder so. Ja. Aber ich sag mal, bis da eine PM, weil das endet ja übermorgen, und wenn die jetzt eine PM machen, bis das dann in der Presse ist, wäre ja erst an dem Tag, und das, also wenn, dann lieber hingehen und nochmal irgendwie bei uns posten auf der Seite oder sowas. Mhm. Oder gegebenenfalls dann über die Infoliste, ja. Okay, also es scheint, dass die dann wirklich gemacht wird, weil die ist wohl irgendwie fertig geschrieben. Ich komme da nicht rein. Ja, ich bin gerade drin. Ich habe anscheinend da noch einen Zugang zu gehabt. Gut. Oder gibt's da Gegenrede und ihr sagt, nee, wir müssen da unbedingt jetzt auch noch eine NRW-PM zu machen? Schreiben, wenn du jetzt sagst, dass es okay so ist. Ja, nee, gut, also mein Vorschlag ist halt jetzt, wenn es geplant ist, dass der Bund was macht, und das hatte ich irgendwo auf Twitter gelesen eben, jetzt haben wir es nachgeguckt, die ist da fertig, als letzte steht drin, irgendwie heute Nachmittag bei Martina reingeben, dann würde ich jetzt nicht eine extra NRW machen dazu nochmal. Nee, dann lassen wir es. Dann können wir vielleicht einfach nochmal auf Twitter und den diversen Mailinglisten aufrufen, jeder, wo er kann. Genau, also das würde ich natürlich jetzt dann auch, jeder, der jetzt hier ist, gegebenenfalls, ich glaube, ich weiß gar nicht, der Achim hat ja den NRW-Twitter-Account, jetzt weiß ich nicht, ob da sonst noch jemand ist, der hier auf den NRW-Twitter-Account zugreifen kann. Okay. Ja, dann könnte man ja vielleicht den Achim nochmal anschreiben. Wenn es jemand gepostet hat, dann ist vielleicht nochmal über einen Twitter-Account auch zu jagen. Mhm. Wer mag das nochmal posten auf die NRW-Liste? Ja, kann ich machen. Das wäre super. Aber NRW-Info, oder? Ja, ich weiß nicht, wer es vorgeschlagen hatte. Peter, du hast vorgeschlagen eben, oder? Ja, auf den von, ne? Ja. Okay. Also da findest du am ehesten noch Resonanz, dass sie haben die meisten abonniert und das lesen noch die meisten noch durch. Zeitnah. Na, Hauptsache der Link ist drin, dass man direkt draufkommt. Weil es geht ja hier um die E-Petition auf der Bundestagsseite doch, ne? Genau. Mhm. Ja, wobei das wird natürlich eng, ne? Wenn das 37.000 sind, in 2 Tagen jeweils 5,5, das habe ich noch nicht gehört. Das ist schon mal irgendwo. Aber wer weiß, vielleicht klappt's ja. Gibt es sonst noch Punkte für heute Abend oder noch Gesprächsbedarf zu einem der Punkte, die wir eben hatten, was jetzt vielleicht noch dazugekommen ist, noch nachgetragen werden sollte? Ich hatte noch den offenen Brief, ich streige mich gerade mal ganz dreist vor, den offenen Brief von war das Transparency? Ja, von allen dreien an den Ältestenrat für Donnerstag für die Nebeneinkünfte. Ich weiß nicht, ob da noch jemand das sehen möchte. Dann wäre der hier für die Interessierten. Okay, ja, vielleicht können wir den auch oben noch mit dazu posten in... Ja, das wäre die Sache für Donnerstag, ne? Ach, du würdest es doch trennen in 2 Sachen. Wir können das zusammen machen. Das ist bloß, wenn wir Mittwoch was zu Mittwoch machen. Ja gut, dann können wir vorsätzlich was zu Donnerstag machen. Ja, wenn morgen Nachmittag was rauskommt aus dem Rechtsausschuss und wir darauf was schreiben können, das würde ja dann frühestens Donnerstag morgens rausgehen. Ups, ich drücke hier gar nicht. Da müsste ich mir wirklich die alle mal komplett durchlesen, die Sachen, weil ich da nicht so tief drin bin und jetzt nicht abschätzen kann, macht es Sinn, vielleicht die zusammen zu in eine Sache zu erwähnen oder nicht. Also ich habe neulich ein Gespräch mit den Sebastian Nerz gemacht über beide Themen, weil die ja alle so ein bisschen verquickt sind. Ja. Und ich sag mal, man könnte ja auf dem Ergebnis Mittwoch eine PM für Donnerstag machen, da reinschreiben, dass man ja auch hofft, dass dann der Ältestenrat sich jetzt damit beschäftigt und den Forderungen der Piraten nachkommt oder die Piraten fordern das auch oder wie auch immer das formuliert. Genau, ja, so hatte ich das quasi gedacht, dass man da ein bisschen mehr Input hat und irgendwie aus dem Themengebiet 2, 3 Sachen zusammen reinbringt. Sollen wir es dann einfach mal hier in Zeile 136 dahinter noch packen? Genau. Man kann es ja mit Hinterkopf behalten, man kann es verwenden, muss es aber nicht verwenden. Je nachdem, was der Rechtsausschuss halt sagt. Ja, finde ich super. Und wenn wir jetzt morgen merken, da gab es gar nichts zu, dann können wir immer noch überlegen, ob wir aus diesem einen Ding dann was machen. Und haben das quasi dann als Zusatzinfo nochmal mit drin oben. Okay. Gut, dann frage ich noch einmal rum, gibt es sonst noch ein sonstiges Thema, was heute noch nicht besprochen wurde, aber unbedingt noch von jemandem besprochen werden möchte? Das ist nicht so. Dann würde ich die Sitzung für heute Abend schließen, 22.44 Uhr. Würde jemand, ich weiß nicht, ob wir einen Admin hier haben, der den extra Tobi aufzeichnen stumm stellen kann, beziehungsweise rauskicken kann. Der Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.